Kundgabe 5707. Empfangen durch Bertha Dudde am 25.06.1953. Schaffet und wirket. Endlos lange Nacht. Eine endlos lange Nacht folget dem Tag, der sich schon zu Ende neigt. Eine Nacht, die so qualvoll sein wird, dass ihr Menschen alles tun solltet, um nicht dieser Nacht zum Opfer zu fallen. Denn ihr könnet in hellstem Licht verbleiben, wenn ihr selbst es wollet. Es braucht die kommende Nacht euch nicht zu schrecken, wenn ihr die Mahn- und Warnrufe eures himmlischen Vaters höret und sie euch zu Herzen nehmet, wenn ihr lebet nach dem Willen des Vaters und somit auch in sein Reich aufgenommen werdet am Ende dieser Erde, wo es immer lichtvollster Tag ist. Darum werden euch die Worte immer wieder vorgehalten. Schaffet und wirket, solange noch Tag ist. Denn es kommt die Nacht, wo ihr nicht mehr wirken könnet. Noch steht es in eurer Macht und in eurem Willen, die Nacht abzuwenden von euch. Wenn aber die Stunde geschlagen haben wird, dann ist völlige Ohnmacht und Finsternis das Los derer, die nicht hören auf die Worte von oben, die den Tag mit seinem Licht ungenützt lassen, die nicht arbeiten für ihre Seelen. Noch ist es Tag. Doch nicht lange mehr, dann ist die Gnadenfrist abgelaufen. Dann kommt der Tag der Scheidung der Geister, der Tag des Gerichtes, wo jeder empfängt, was er anstrebt, wo eine allgemeine Abrechnung sein wird und die Gerechtigkeit Gottes waltet, weil seiner Liebe nicht geachtet wurde und weil die Sünde überhand genommen hat und der Menschheit ein Los einträgt, an das sie nicht glauben will, weil sie sich schon in der Nacht des Geistes befindet. Schaffet und wirket, solange noch Tag ist, solange ihr Menschen noch über Lebenskraft verfügt, die ihr gut nützen sollet, zu Werken tätiger Nächstenliebe. Dann könnet ihr euch Licht verschaffen, dann brauchet ihr nicht zu jenen gehören, die am Ende in die tiefste Nacht versinken werden. Dann werdet ihr Erbarmen finden bei Gott. Er wird euch führen zu seiner Gemeinde, zu denen, die für ihn streiten werden, bis zum Ende. Dann werdet auch ihr aufgenommen in ihre Schar und die Segnungen eines tiefen Glaubens an ihn erfahren. Dann wird es immer heller werden in euch. Dann gehet ihr wohl bewusst dem Zeitpunkt entgegen, wo die große Finsternis über die Erde hereinbrechen wird. Doch ihr vertrauet euch eurem Vater im Himmel an, dass er euch hinwegnehme von der Erde, dass ihr das Los derer nicht zu teilen brauchet, für die der Tag zu Ende geht und die von einer endlos langen Nacht verschlungen werden. Sorget, das Licht werde in euch, das wenigstens ein kleines Lichtlein aufflammet, das dann stets heller wird, je stärker euer Wille ist, nach dem Leben der Seele, nach Licht und Seligkeit. Amen.